Alles ist Sido, alles ist B-Tide. Alles ist die Sekte. Alles ist die Sekte. Alles ist die Sekte. Yeah. Steck dein Billig-Mic ein und hau rein. Vergiss nicht deine Billig-Beats und deine Billig-Bassline. Nimm dein Billig-DJ und deine Billig-Crowd und dann geh billig nach Hause zu deiner Billig-Braut. Es gibt nichts außer uns, das ist es, was wir lernten, als wir uns der Sekte anschlossen und uns von euch entfernten. Alles ist die Sekte, sind die Worte unseres Gurus. Ich werd nichts dagegen sagen, wenn du dich traust, dann tust. Yeah. Du machst einen Schuh, ich hacke dir den Fuß ab. Du wolltest davon kommen, doch jetzt machst du schlapp. Du gehst zu Boden und heulst rum wie ein Spaß. Doch vor 2 Minuten warst du noch hart und krass. Kein Arsch will hören, was du zu sagen hast. Sei still, wir sind in aller Munde wie Speichel. Ich scheiß auf alles und erschieß dich wie eine Geisel. Wir brauchen keinen von euch und drehen durch wie Kreisel. Du fühlst dich voll wohl und sagst, alles ist cool, doch alles ist die Sekte. Du denkst, du hast einen Plan und alles ist sicher, doch alles ist die Sekte. Du denkst, du bist vollmächtig und alles ist deins, doch alles ist die Sekte. Du sagst, die Sekte gibt's nicht mehr, alles ist für'n Arsch, doch alles ist die Sekte. Wenn ich dich anwichse, gib mir auch die andere Wange. Keine Angst, ich habe Platz für alle Hühner auf meiner Stange. Ich bin spitz wie eine Tanne und bumse alles, was da ist. Deine Frau, dein Haus, dein Auto, dein Erspartes. Alles, was du magst, ich nehme es an mich. AIDS auf Agro ist ne Klasse für sich. Ich hasse dich und hab gehört, dass du ein Hurensohn bist. Dann fickte ich deine Mutter und merkte, dass es so ist. Es ist die Sekte, wenn du dich fragst, wonach deine Freundin riecht. Es ist die Sekte, wenn du wissen willst, wer auf dein Auto schießt. Es ist die Sekte, wenn du Burner Rhymes hörst und nicht klarkommst. Agro Berlin ist der Schwanz, der Rap in den Arsch bumst. Es ist die Sekte, wenn du wissen willst, wer es ist. Die Sekte macht es klar, egal wie schwer es ist. Alles ist die Sekte, alles außer du. Pull die Scheiße aus deinem Ohr und hör zu. Yeah. Du fühlst dich voll wohl und sagst, alles ist cool, doch alles ist die Sekte. Du denkst, du hast einen Plan und alles ist sicher, doch alles ist die Sekte. Du denkst, du bist vollmächtig und alles ist deins, doch alles ist die Sekte. Du sagst, die Sekte gibt's nicht mehr, alles ist für'n Arsch, doch alles ist die Sekte. Hier kommt der Überkanacke mit den Überproblemen. Mit mir brauchst du über Stress nicht reden, du kannst ihn live erleben. Doch vergiss nicht, in mir ist ein Agro-Vulkan und fängt an zu beben. Aber vielleicht willst du ja noch weiterleben und mit Kumpels chillen. Dann renn weg, dann brauch ich dich nicht killen. Ich bin weder auf Koka noch auf Pillen. Brauch auch nicht so zu tun, denn ich hab einen starken Willen. Wenn du so weitermachst, muss ich dich angucken oder grillen. Du fühlst dich voll wohl und sagst, alles ist cool, doch alles ist die Sekte. Du denkst, du hast einen Plan und alles ist sicher, doch alles ist die Sekte. Du denkst, du bist vollmächtig und alles ist deins, doch alles ist die Sekte. Du sagst, die Sekte gibt's nicht mehr, alles ist für'n Arsch, doch alles ist die Sekte. Du fühlst dich voll wohl und sagst, alles ist cool, doch alles ist die Sekte. Du denkst, du hast einen Plan und alles ist sicher, doch alles ist die Sekte. Du denkst, du bist vollmächtig und alles ist deins, doch alles ist die Sekte. Du sagst, die Sekte gibt's nicht mehr, alles ist für'n Arsch, doch alles ist die Sekte. Du fühlst dich voll wohl und sagst, alles ist cool, doch alles ist die Sekte. Du denkst, du hast einen Plan und alles ist sicher, doch alles ist die Sekte. Du denkst, du bist vollmächtig und alles ist deins, doch alles ist die Sekte. Du sagst, die Sekte gibt's nicht mehr, alles ist für'n Arsch, doch alles ist die Sekte.